Al-Jihad Mahdi ila Qiyam Saa. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عاث القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال مسدد للعزم ينطق في الورى مترنما الله تبارك وتعالى sagt ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون die nicht richten nach dem was Allah offenbart hat das sind richtige Ungläubige dann wird mit einer Aya mutashabih Aya kommen und sagen ja Yusuf alayhi salam hat bei Tagut gearbeitet als Minister Wazir Maliya yani Finanzminister hat also bei dem Tagut gearbeitet hat nicht nach Allahs Gesetz gerichtet, sondern was es also diese Finanzen angeht, hat er nach dem Gesetz von diesem Tagut, von diesem König gerichtet. Wir sagen ihn, Ibn Hazm sagt, wer das sagt, ist ein richtiger Kafir. Dass Yusuf a.s. nach Tagut gerichtet hat, nach Taguts Gesetz gerichtet hat, nicht nur das, dein Dalil, ob er das gemacht hat oder nicht, ist mutashabih. Ist nicht deutlich, ist nicht klar. Aber unsere Aya, وَمَنْ لَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ist deutlich. Jeder versteht sie. Und die deutliche ist stärker als die weniger deutliche. Und nicht nur das, sogar das, wir sagen es ist weniger deutlich, aber es ist hundertprozentig deutlich und klar, wenn Allah tabaraka wa ta'ala Yusuf sagt, إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِّينٌ أَمِينٌ مَكِّين تَمَكَّنَ مِنْ شَيْءٍ Also du bist heute bei uns, der die Macht hat, der und nicht nur das, er selber wurde König, warum? Weil wie kann er seine Eltern auf seinen Thron raufbringen, wenn er ein Minister ist? Das kann nur der Herrscher. حط كفك بكافيك نقسم الليل بين قلبك وقلبي أفضل إحساس يا خوي الليالي شفتك سهيل وانت في الناس عندي أقرب الناس يوم كلت المعزة وقف الكيل ما تحمل غلاتك وزني وقياس Du machst Koran und Sunna auf, Kitabu al-Buyu' machst du auf, lernst was das ist, was ist die Wirtschaft, was ist, wie kaufe ich ein, nicht irgendwie, dann wirst du betrogen, dann sagst du, ah, ich hab mich betrogen, hat dich nicht betrogen, du hast dich selber betrogen, du wolltest auf eine Art arbeiten, die Allah Asten verboten hat, du bist selber schuld, halt deinen Mund und geh weiter, nicht dass du sagst, ah, ich werde zu Tagut gehen und Tagut wird, Nein. Dann gehst du noch mehr Probleme. Und immer weiter so, bis du aus dem Islam rauskommst. Fertig. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة بارك الله فيكم أيها الإخوة أرزو بمهن مت الله تبارك وتعالى أرلاوبنس ونهلفة سبحانه وتعالى مت unseren دروس ويتا ويزن letztens also für die Brüder die es nicht, noch nicht wissen also das ist ein Buch von Sheikh Mohammed ibn Ibrahim Alhamd nicht Mohammed Ibrahim Ali Sheikh Rahimahullahu Ta'ala. Das Buch heißt Aqida Ahl Sunnah wal Jama'ah. Und wir erwähnen da, na, wir hatten ein paar Durus also als Einführung. Jetzt also machen wir mit dem Buch, das sind die Eigenschaften von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Die Eigenschaften von den Trägern dieser Aqida. Und wir sagen immer, und wir wiederholen das jedes Mal, damit wir das nicht vergessen. Wir lernen diese Sachen, damit wir sie als Erste in Praxis umsetzen, in Tat umsetzen, damit wir es lernen, damit wir es machen. Und zweitens, damit wir nicht das Gegenteil von dem machen. Damit wir nicht also das Gegenteil von dem machen. Weil wenn wir eine Sache lernen, ja, nützt es uns gar nichts. Also der Ilm nützt uns überhaupt nichts. Wenn wir das nicht in die Tat umsetzen, das werden wir dann später, wie Sie nachher erwähnen, bei einem besonderen Punkt. Alaykum as-salam wa rahmatullah. Ala wa huwa al-jam' bayna al-ilmi wal-ibada. Das werden wir dann später, wie Sie nachher erwähnen. Letztens haben wir den siebten Punkt erwähnt und das ist also eine der Eigenschaften. Das ist das letzte, was wir erwähnt haben. Das werde ich jetzt, wie Sie nachher sagen. Ich werde jedes Mal nur den letzten Punkt erwähnen. Aber wenn ihr wollt, können wir alle Punkte von Anfang erwähnen. Vielleicht am Ende des Ders Bismillah. Also letztens haben wir gesagt, die Ahli Sunnah wal Jama'ah, die haben keinen besonderen Menschen, keinen besonderen Imam, irgendeinen Super-Imam, einen besonderen Menschen, von dem sie alles nehmen und sie verlassen das, was gegensätzlich von dem ist, was er gesagt hat. Ne? Außer Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nur von Rasul sallallahu alaihi wasallam nehmen sie alles, was er sagt. Und sie verlassen all das, was Gegensatz von dem ist, was Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat oder gemacht hat oder erlaubt hat, ja, dass man es macht. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Ja? Also, es ist nicht wie bei den anderen Sekten. Zum Beispiel, die nehmen von einem bestimmten Imam alles, was er sagt. Und schon nicht auf das, was Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Wenn du zu ihm mit einem Hadith kommst, der sahih ist, und sagte, oder Rasul sallallahu alaihi wasallam hat dies befohlen, sagte, mein Imam hat mir das nicht gesagt, mein Hodja hat mir das nicht gesagt, ich will davon nichts wissen. Das ist der größte, also Batil und die größte der größte Irreweg, den es gibt. Weil wir nehmen, wie Imam Malik rahimahullahu ta'ala sagte, also wir wiederholen den Punkt, wie Imam Malik rahimahullahu ta'ala sagte, von niemandem nehmen wir jedes Wort, was er gesagt hat, außer Sahibu Hadha Kabur. Außer der in diesem Grab liegt. Und das war Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nur von ihm nehmen wir alles, was er sagt. Und verlassen alles, was Gegensatz von dem ist, was er befohlen hat. Könnt ihr euch erinnern, als wir darüber geredet haben letztens? Ja? Haben wir geredet, oder nicht? Ja, könnt ihr euch erinnern? Ja, können wir. Alhamdulillah. Taib. Also der nächste Punkt ist, die Ahli Sunnah wal Jama'ah, das sind die Menschen oder das sind diese Leute, die Rasul sallallahu alaihi wasallam am besten kennen. Wer kennt Rasul sallallahu alaihi wasallam am besten? Ahli Sunnah wal Jama'ah. Kennen die Schia, die Rafida, die Melonin? Kennen sie ihn? Die kennen den Rasul sallallahu alaihi wasallam nicht. Die Sufis kennen sie nicht. Die kennen jeden besser als Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam wurde als Lehrer zu ihnen geschickt, damit er ihnen also die Religion beibringt. Nicht die Religion, also Dunya und Akhira, damit er ihnen alles beibringt. Alles. Alles. Ihr wisst, als ein Jude mit Salman al-Farisi, er wollte ihn auslachen und sagte, ah, euer Freund Mohammed, bringt euch alles bei. Sogar wie ihr euch nach der Haja, kef yukal al-Haja, nach dem Dings rausgehen, wie ihr euch sauber macht. Ja? Also nach der Toilette. Wie ihr euch sauber, er wollte sich lustig machen, sagt er, sicher, Alhamdulillah, er hat uns alles beigebracht. Er hat uns beigebracht, dass wir nicht weniger als 3 Steine benutzen. Er hat uns beigebracht, dass wir wie heißt dieser Ausdruck? Yani, Geschlechtsorgan, dass wir es nicht mit der rechten Hand benutzen beim Waschen und so weiter und so weiter. Alles, jede Kleinigkeit nehmen wir von Rasul sallallahu alaihi wasallam an. Ihr kennt diese Geschichte von Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar. Habe ich euch die schon erzählt? Nein. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ist immer Richtung Masjid, als er gegangen ist. Also oder um den Masjid. Es gab einen Weg, den er gegangen ist. Und da gab es immer eine Palme. Er musste sich immer ducken wegen den Ästern, weil die Äste von den Dattelpalmen sind scharf. Er musste sich immer so ducken und darunter gehen, und damit er weitergehen konnte. Später dann, als Umar radiallahu anhu befahl, damit sie den Masjid größer machen, mussten sie diese Palme abschneiden. Aber Abdullah ibn Umar ist immer diesen Weg gegangen, obwohl es keine Palme gab, hat er immer so gemacht. Damit der Rasul sallallahu alaihi wasallam nachmacht. In jeder Sache, subhanallah, ist es so gegangen. Allahu Akbar, Allah, das ist sehr schön. Zum Beispiel lange Haare. Viele Ulema sagen, lange Haare sind nicht Sunna. Viele Ulema sagen, lange Haare sind nicht Sunna, sondern Ada. Aber alle Ulema sind sich einig, wer lange Haare lässt, damit der Rasul sallallahu alaihi wasallam ähnelt, er hat dafür, inshallah ta'ala, Ajr. Ajr, yani Belohnung, bismillah ta'ala. Alle sind sich einig. Wenn du lange Haare gelassen hast, weil du Rasul sallallahu alaihi wasallam ähneln möchtest, dann hast du Ajr, bismillah ta'ala. Also das ist, es gibt keinen Khilaf bei dieser Sache. Aber der Khilaf, ob Sunna ist oder nicht, das ist jetzt, aber richtig ist bismillah ta'ala, dass es Sunna ist, bi'aunillahi ta'ala. Bi'aunillahi ta'ala. Was haben wir gesagt? Ahli Sunnah wal Jama'ah kennen Rasul sallallahu alaihi wasallam am besten. Sie wissen, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, wie er seine Ibadah gemacht hat, wie er sich angezogen hat. Ihr wisst, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wenn wir schon dabei sind, müssen wir diese Sache erwähnen, aber sie hat das Recht, also dieses Thema, dass sie in besonderen Durus, dass wir sie inshallah ta'ala eines Tages erwähnen. Und zwar, es geht um At-Tashabbuh bil Kuffar, das Ähneln, Ähneln, den Ungläubigen. Das ist ein besonderes Thema. Warum? Weil Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Wer einem Volk ähnelt, er gehört ihnen. Wenn er ihnen ähnelt in dem Glauben, in der Aqidah, dann ist es Unglaube, ohne Zweifel. Dann ist es Kufr, er ist Kafir. Er ähnelt den Nasara so sehr, dass er jemanden die Heiligkeit gegeben hat, wie die Nasara Jesus die Heiligkeit gegeben haben. Das gibt es heute sehr. Viele, die sagen, wir sind Muslime, die haben diese Eigenschaft. Genau wie die vor, oh du Herr im Himmel, Vater unser oder wie auch immer, sagen sie, ja Abdul Qadir, ja Abdul Fulan, ja Fulan, ja Fulan. Es gibt solche, aber die nennen sich Muslime. den ähneln den Kuffar so sehr, dass sie aus dem Islam schon raus sind. Es gibt auch etwas, was unter dem Kuffar ist, also große Sünde, dass du zum Beispiel den Kuffar ähnelst auf eine bestimmte Art und Weise, zum Beispiel, dass du Kleider trägst, die spezifisch sind für Kuffar. Es gibt niemanden, nur sie tragen solche Sachen. Nur sie tragen solche Sachen. Zum Beispiel, was können wir als Beispiel nehmen? Die Rapperkleidung, ne? Zum Beispiel. Ja, Krawatte. Krawatte gehört dazu, Habibi. Krawatte. Diese gelbe Kleidung dieser Buddhisten, dieser Mönche zum Beispiel. Genau, das Krawatte, all das, was ihr erwähnt habt, ist richtig. Wallahi. Von wo ist Krawatte gekommen? Die sagen von den Kroaten. Man sagt Krawatte. Omar ibn Khattab hat was anderes. Er hat diese Schläuche, Dings. Nein, diese Seile hat er befohlen, den wie heißen die? Mit der Glatze oben, mit den Haaren, die im Kloster leben. Die Mönche, die Christen, die den Mönchen hat er das befohlen, dass sie das tragen. Hm? Und das ist Omar radiallahu anhu hat in Quds das denen befohlen, weil die haben in Quds gelebt. Die haben dort gelebt und die hatten ihre Freiheit. Und die haben sich unterscheidet von den anderen Kreuzzüglern, weil die dürfen keine Waffe tragen. Hm? Und damit es nicht passiert, dass einer von denen belästigt wird oder getötet wird, hat man sie unterscheidet. Das sind die machen Ibadah auf ihre Weise, in ihren Mauern, in ihren Klöstern, wollen nicht kämpfen und so weiter und so weiter. Genau, was es also den Kampf gegen die Mönche gibt, es gibt keinen Unterschied, es gibt keinen Zweifel, dass es nicht erlaubt ist, gegen einen Mönch zu töten im Kampf. Ja? Außer wenn er der Träger ist von der Waffe. Eine Sache. Zweite Sache, und bei den Christen unterscheiden sich die Priester, Mönche, was gibt es noch, Bischöfe und so weiter. Es gibt Unterschiede. Zum Beispiel bei den Orthodoxen kommt der aus der Kirche, er kommt und gibt seinen Segen auf die Armee, die dann gegen die Muslime kämpfen. Deswegen sagt Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ. Bekämpft die Köpfe, die Führer des Kufrs. Er meint unter anderem auch die. Unter anderem auch diese Priester mit den langen Bärten und den langen Haaren. Das ist ganz besonders bei den Orthodoxen, bei den Serben, bei den Russen. Die ziehen zusammen mit der Armee in den Kampf. Na, das war bei meinem Großvater im Ersten Weltkrieg noch so. Die haben von der Kirche ein Gebetsbuch bekommen, als sie vorher Schlacht gelesen haben. Subhanallah, Namastan. Taib, Ahli Sunnah wal Jama'ah kennen Rasul sallallahu alaihi wa sallam am besten und machen all das, also sie wissen, wie er gelebt hat. Ihr kennt es auch, jeder von euch kennt wahrscheinlich das Buch von Imam Tirmizi, Shama'il al-Muhammadiyya. Ich denke, das gibt es auch auf Deutsch übersetzt. Hm? Von Imam Tirmizi, rahimahullah ta'ala. Also das Buch geht, also alles von Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wie er gelebt hat, wie er seine Haare freitags mit Öl, angeschmiert hat, wie er sich gedüftet hat, eingeölt hat, was für Klamotten er gelebt hat, weiße Klamotten und so weiter und so weiter. Ahli Sunnah wal Jama'ah kennen Rasul sallallahu alaihi wa sallam am besten und alles, die Ibadah dreht sich um Allah tabaraka wa ta'ala. Und die Art dieser Ibadah, und nicht nur die Ibadah, wie gesagt, die Art dieser Ibadah und das Benehmen und das ganze Leben komplett dreht sich um wen? Um Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Weil wen willst du folgen? Hm? Dem, der besser ist als du. Und wer ist der Beste? Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Und wer noch? Die ihm folgen. Und wer dann? Die unendliche Kette bis zum Yawm al-Qiyamah, bi-iznillahi ta'ala. Also ihr merkt euch diese Punkte. Alle diese Punkte, die wir gelernt haben, setzen wir sofort in Tat. Du weißt nicht, wie Rasul sallallahu alaihi wasallam ist, möchtest aber Ahli Sunnah wal Jama'ah sein, wie kann das möglich sein? Du musst Rasul sallallahu alaihi wasallam erkennen. Ha? Deswegen, wegen dieser Eigenschaft, wegen diesem Punkt, wird deine nächste Aufgabe was sein? Dass du Rasul sallallahu alaihi wasallam, dass du sein Leben komplett lernst. wie er gelebt hat, wie er gegangen ist, wie er Spaß gemacht hat. Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat auch Spaß gemacht. Eines Tages sagt er, kennt ihr diesen Mann? Die sagt, welcher Rasul, der sagte, der mit den zwei Ohren. Und die Sahaba haben gelacht. Jeder Mensch hat zwei Ohren, aber das war eine Art von Rasul sallallahu alaihi wa sallam, also Spaß zu machen. Sallallahu alaihi wa sallam. Wie er mit seinen Frauen umgegangen ist. Wie viel Sabur er gehabt hat. Wie er mit den Kindern umgegangen ist. Wie er Salam zu den Kindern gemacht hat. Salamu alaikum. Und gibt ihnen die Hand zum Beispiel. Ja? Oder wie er zu diesem Kind sagte, ja, aber Umair, ma fa'ala nughair. Ein Kind hat einen Spatzen gehabt. Hat ihn wahrscheinlich erwürgt. Und er war tot. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, ja, aber Umair, o Abu Umair, Ma fa'ala Nugair. Nugair heißt dieser Vogel. Was hat das Vögelchen gemacht? Subhanallah. Unter anderem nehmen die Ulema diesen Hadith als Beweis, dass man einen Kanarienvogel oder Papagei zu Hause halten darf. Taib. Deswegen, was haben wir gesagt letztens? Also jetzt. Nächste Aufgabe ist von jedem von uns, dass er Rasul sallallahu alaihi wasallam kennenlernt. Jedes, nimmst ein Buch über ihn, was er gesagt hat, wie er gelebt hat. Dieses Buch unter anderem heißt Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, so als ob du ihn siehst. Alles über ihn, alle seine Eigenschaften. Wie er gelebt hat, wie er mit den anderen Menschen umgegangen ist und wie er sich Sorgen gemacht hat um die Umma und um die Zukunft der Muslimin, der Muslime. Taib. Der nächste Punkt ist, Ahli Sunnah wal Jama'ah, die nächste Eigenschaft von denen ist, Ad-Dukhul fid-Din kullihi. Die gehen in die Religion, die halten sich an die Religion komplett. Die gehen in die Religion komplett. Die sind nicht so wie die früheren Kuffar. Sie nehmen einen Teil, die nehmen von der Religion das, was ihnen passt und lassen das, was ihnen nicht gefällt. Kama qala yaqulullahu tabarak wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O ihr Gläubigen, nehmt die Religion komplett an. Tretet in die Religion, also komplett. Nicht nur ein Teil. Vollkommen. Wala tattabi'u khutuwati shaitan. Und folgst nicht die Schritte von Shaitan. Folgst nicht den. Geht in die Religion vollkommen. Nicht yu'minu bi ba'd al-kitab wa yakfuru bi ba'd. Die glauben an einen Teil des Buches und an den anderen machen sie Kufr. Genau wie die Demokraten. Manchmal glauben sie an die Demokratie und manchmal machen sie Kufr an die Demokratie. Allahumustan. Und sind bereit, immer ihre Gesetze zu ändern, wann? Wenn es ihnen passt. Und wollen die anderen zwingen, damit sie ihre Religion, die neue Religion Demokratie annehmen. Vor 50 Jahren war das beste System Kommunismus. Das beste Kommunismus, der rote Stern damals. Vor 50 Jahren, das war das allergrößte. Das war ein Beispiel in Russland, in Serbien, in Jugoslawien, überall Kommunismus. In den arabischen Staaten, Sozialismus, Spitzenklasse. Vor dem Kommunismus war was besser? Die Monarchie. Und jetzt ist die Demokratie. In 20 Jahren wird irgendein neuer Schwachsinn kommen, irgendein Blödsinn. Und die werden sagen, nein, das ist jetzt das Beste. Und immer weiter so bis in Unendlichkeit. Subhanallah. Allahumusta'an. Wallahi, ich habe mich gewundert, vor ein paar Tagen gab es eine habe ich euch das erzählt, eine Diskussion im Fernsehen. Zwischen dieser Amina Karla, oder wie die heißt. Amina Karla von der Islamischen Gemeinschaft. Allah, Amina Karla, die hat nichts mit Islam zu tun. Der von BZÖ, dieser Sprecher, sagt ja, eine Frage ist jetzt, ist Islam nur Glauben, dass du an etwas glaubst, oder ist das ein Rechtssystem? Ein Staat, eine Regierung, yani, dass man alles im Koran befolgt und danach macht und dass man sich dem nicht widersetzt. Und sie hat das dann irgendwo umgewickelt und hin und her. Und ich habe sie nicht verstanden. Aber das, was er gesagt hat, war ganz klar, Wallahi. Das ist das, was er gesagt hat. Das ist Islam. Dass du das machst, was Allah befohlen hat. Gibt es da irgendwas Philosophie oder dass irgendein Schakfi kommt und uns erklärt, nein. Das hat mit Subhanallah. Alles ist klar, Subhanallah im Islam. Allah Ta'ala befehlt dir etwas. Und Rasul Sallallahu Alaihi befehlt dir etwas. Du machst es und stellst keine Fragen. Wenn dir was verboten wird, dann verlässt du es, hörst damit auf für immer und brauchst du irgendwen, dass er dir das erklärt? Nein, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deswegen unterscheidet sich diese Religion von den anderen Religionen. Wir könnten sagen, die Bibel ist besser als die Demokratie. Nicht die Kirche, die Bibel. Bibel und Kirche ist nicht dasselbe. Kirche ist ein anderes Rechtssystem, was die Menschen versklavt. Die Bibel wurde geändert, damit die Menschen den Priestern also unterworfen sind, ja? Also ihren Heiligen, sage ich mal. Aber die Bibel ist noch immer besser als die Kirche und die Bibel ist besser als die Demokratie, ohne Zweifel. Aber, und wenn uns jemand fragt an Bibel, glauben wir an die Bibel? Die richtigen schon. Aslen, also wie sagt man das? Aslen glauben wir an alle... Die Originalen. An alle Bücher. Ha? Das ist von unserem Iman. Aber an die heutige Bibel, dann stellt sich die Frage, an welcher der 400 Bibel sollen wir glauben? Welche sollen wir glauben? Wallahi, einmal hatte ich eine Diskussion von Istanbul bis Wien. Habe ich geredet. Wallahi, die Insassen im Flugzeug dachten, halas, das ist unsere letzte Fahrt. Halas. Das war's dann. Wallah. Ich sitze, ich komme in Flugzeug rein. Also das gehört nicht zum Ders, aber Al-Muhim. Ich komme rein, auf einmal meine Karten, ich sitze hinten, meine Frau sitzt irgendwo vorne, meine Tochter irgendwo anders. Was soll das, Wandler? Ich setze mich drei Reihen, setze mich schön hin und warte ab. Auf einmal kommt diese Frau, entschuldigen Sie, dass ich sich hier platziere. Ich habe am Schalter gesagt, ich will mit meiner Familie sitzen und die haben nicht auf mich gehört. Tut mir leid. Auf einmal kommen irgendwelche Studenten, Österreicher, die waren irgendwo in Türkei auf irgendeine Expedition, ich weiß nicht. Aber die waren schon nett. Die waren schon nett. Und er sagt, entschuldige, ich glaube, ich sitze da. Ich sage, ja, das könnte stimmen, aber du kannst dich woanders hinsetzen, weil ich werde jetzt hier sitzen. Und die setzen sich also in die andere Dreierreihe, gegenüber von mir. Er und noch zwei Mädchen mit ihm. Und ich hatte mit mir Feyruz. Kennt jemand Feyruz? Dieses ägyptische Getränk. Ich gebe ihn, ich sage, das ist für dich. Das ist alkoholfrei. Nur damit du es weißt. Er sagt danke. Und dann habe ich begonnen mit ihm zu reden. Ich hatte ihm übrigens die Geschichte von Salman al-Farisi, wie er den Islam angenommen hat. Ihr kennt die Geschichte von Salman al-Farisi? Ja, ich kenne sie. Al-Muhim, wir werden sie eines Tages oder vielleicht später. Ja. Der Perser, Salman al-Farisi, der Perser. Das ist eine lange Geschichte. Lange Geschichte. Oh, schön. Und ich habe geredet, er hat mit dem Kopf genickt. Dann habe ich begonnen irgendwie sind wir zu Israel gegangen, zu Palästina und so weiter und so weiter und haben über Amerika geredet und so und Britannien und so weiter und so weiter. Eine Frau sitzt vor mir, so als ob sie Zeitung liest, aber sie hört alles, was wir sagen. Dann habe ich irgendwas gesagt über Bombardieren und sowas. Auf einmal, die dreht sich um und sagt, ja, wer greift wen hier an? Und ich sage zu ihm, schau dir die an. Die sitzt 24 Stunden vor dem Fernsehen und die will mit mir diskutieren über die Politik. Sie hat keine Ahnung, kann wahrscheinlich nicht einmal lesen. Und sie war, halas. Hinter ihm ist ein Typ gesessen. Er sagt auf Arabisch zu mir, Assalamu alaikum, ich sage alaikum assalam. Und er beginnt mit mir Arabisch zu reden. Auf einmal gibt mir die Hand, hier so ein Kreuz mit Jesus drauf. Er sagt, ich bin Syrer. Aus Syrien. aber wir sind richtige Christen. Das, die anderen, das sind alles Kuffar. Das sind alles Abtrünnige. Er sagt, wir sind richtige, also die richtige Sekte. Er hat mir einen bestimmten Namen genannt, den habe ich vergessen. Drusen sind was ganz anderes. Ha? Wallah, ich weiß es nicht. Aramir? Aramir. Kann möglich, ich weiß es nicht. Die sagen, das ist von Jesus, dasselbe Volk. Also wir haben uns unterhalten, dann habe ich zu ihm gesagt, Wallahi, nicht, dass du mich falsch verstehst, aber was, das, wenn Bibel Wort Gottes ist, was machen die Wörter von Jesus da drinnen? Und Jesus wurde getötet. Was machen die Wörter von Jonas und Markus und Matthäus? Und er sagt, ja, das waren die Freunde von Jesus. Nach Jesus Tod hatten sie viel zu schreiben. Und jeder hat seine eigene Bibel geschrieben auf eine Art, wie er das gesehen hat. Also ich sage, okay, welches von dem sollen wir glauben? Deswegen, das ist das menschliche Gehirn. Jeder von uns hier glaubt anders. Und nicht nur das, wenn wir ein Ders hören bei einem Scheich, jeder wird es auf eine bestimmte Art und Weise verstehen. Und nach dem Ders geht er. Nach dem Ders, wir setzen uns hin, sagen, nein, Scheich hat das nicht gesagt. Du sagst, ja, er hat das gesagt, aber hat das nicht so gemeint. Das ist das menschliche Gehirn. Das menschliche Gehirn, wenn man ihn freien Lauf gibt, dass er nicht, also wenn man ihn nicht die Grenzen von Koran und Sunna also festsetzt, ist er verloren. Der menschliche Gehirn, egal wie stark er ist, ohne die Grenzen von Koran und Sunna, ist er verloren. Wallahi. Und es gibt keinen Zweifel dran. Dann habe ich zu ihm gesagt, tut mir leid, wir können uns nicht darüber... Subhanallah. Welche von diesen Bibeln sollen wir glauben? An alle? Welche? Allah musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Taib. Was haben wir gesagt? Adduhul fi dini kull. Ya yuhalazina amanu. Udkhulu fi silmi kafa wa la tatabihu. Tawati shaitan. Taib. Der nächste Punkt ist. Al-akhzu bi awamir al-islami bi kuwa. Die Ahle Sunnah wal Jama'ah, sie nehmen die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und von seinen Propheten, also mit ganzer Kraft und vollkommen. Sie spielen nicht damit. Wenn Rasul, die meisten Muslime, die ich gesehen habe in Europa, wenn du ihnen sagst, Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat das gesagt, sein Herz ist hart wie Stein. Er spürt nichts. Ein Muslim, wenn du ihm sagst, Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat das befohlen, halas, er muss sofort seine Pläne ändern. Alles, was er bis da geplant hat, dieser Hadith, hat ihn alles kaputt gemacht. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, wenn er sich alles kaputt machen lässt, wegen wen? Wegen Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Er ist sein Lehrer. Subhanallah. Dass du die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala, also die islamischen Befehle, die Befehle von Rasul, von Allah, der Baraka und seinen Propheten. Wenn dir etwas kommt, du nimmst es mit ganzer Kraft. Nicht irgendwie. Was bedeutet das irgendwie? Wenn wir einen islamischen Staat haben, wenn wir Kraft haben, wenn wir stark sind, wenn die Kuffar Angst haben vor uns, sind wir, mashallah, die besten Muslime. Wenn es irgendwann mal schlecht wird und ein Mensch, ein junger Mann mit Bart, hat ziemlich viele Probleme. Zum Beispiel, er wird als Terrorist erklärt, als Fundamentalist. Die Jagd wird eröffnet. Er kann keine Arbeit finden. Er kann nicht so leicht heiraten. Er hält sich fest an Ressourcen und an die Befehle. Probleme? Dann sagt er, naja, wir könnten da von hier ein bisschen weggeben. Und von hier auch. Und die Hose könnten wir noch ein bisschen länger machen. Weil wir, die Muslime, wir sind so, nein. Allah subhanahu wa ta'ala will von dir was? Das Beste, dass du alles von dir gibst. Und dass du dir nicht die Gedanken machst um den Rizq. Wie sagt man Rizq? Versorgung. Allah tabaraka ta'ala ist der dich versorgt. Du machst das, was Allah tabaraka ta'ala dir befohlen hat, egal ob die Lage schwer ist oder ob die Lage leicht ist. Subhanallah. Wallahi, ich sage jedes Mal, ich sage immer, Wien, Europa, aber ganz besonders Wien, ist so, dass man ein Millionär in kurzer Zeit werden kann. Wallahi, wallahi, wenn da die Grenzen von Scharia nicht wären. Wallahi, ich kenne so viele Brüder, die wären Millionäre. Aber wir haben Grenzen und die wollen wir nicht überschreiten. Wegen was? Wegen Dunya. Diese Dunya geht sowieso weg. Subhanallah. Aber willst du Kafir werden wegen Dunya? ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Das ist deswegen, weil sie dem, also dieser Dunya Vorsprung gegeben haben vor Jenseits. Aber vor Jesus. Vor, wie sagt man das? Vor dem Jenseits. Ja? Subhanallah. Und die, also die Ökonomie, sag mal Ökonomie, die Wirtschaft, ja? Wir im Islam haben eine eigene Wirtschaft, islamische Wirtschaft. Und die dürfen wir nie verlassen, egal ob wir den islamischen Staat haben oder nicht. Islamische Wirtschaft, das was Allah dir befohlen hat, das was Allah dir erlaubt hat, das was Allah der Baraka Ta'ala dir verboten hat. Auch da, du willst verdienen, du verdienst es auf eine Art, die dir erlaubt ist. Du machst Koran und Sunna auf, Kitabul Boyur machst du auf, lernst, was das ist. Was ist die Wirtschaft? Was ist, wie kaufe ich ein? Nicht irgendwie. Nicht irgendwie. Dann wirst du betrogen. Dann sagst du, ah, ich hat mich betrogen. Hat dich nicht betrogen, du hast dich selber betrogen. Du wolltest auf eine Art arbeiten, die Allah Asten verboten hat. Du bist selber schuld. Halt deinen Mund und geh weiter. Nicht, dass du sagst, ah, ich werde zu Tagut gehen und Tagut wird... Nein, nein, nein, nein. Dann gehst du noch mehr Probleme. Und immer weiter so, bis du aus dem Islam rauskommst. Fertig. Bei den Sozialisten, Sozialismus, Al-Ishtirakiyya, bei denen was? Der Mensch darf keinen privaten Besitz haben. Er bekommt von dem Staat, also in den kommunistischen Staaten, das, was die ihm geben als Mukafa, yani Stipendium oder Lohn. Er darf kein Land besitzen, er darf keine Maschinen zur Verarbeitung besitzen. Er ist ein Sklave im wahrsten Sinne des Wortes. Alle haben gleiche Löhne, alle sind gleich. Das ist Schwachsinn. Allah tabaraka wa ta'ala hat den Menschen die Liebe gegeben, dass er hat. Und er darf das haben. Natürlich. Bei den Dings, bei den Kefir Semmon, Rasmalie, yani die Kapitalisten, bei denen ist das vollkommene Freiheit. Du darfst verdienen auf jede Art und Weise. Aber im Islam nicht. Du bist zwar frei, aber du hast bestimmte Grenzen. Und du, die erste Qaida, was haben wir gesagt, bedeutet Qaida? Regel. Die erste Regel in dieser Sache ist was? Du, la darara wa la dirar, du machst keinem einen Schaden, du tust niemandem einen Schaden zufügen und du und dir wird auch kein Schaden zugefügt. Alkohol ist verboten. Mal'un, verflucht. Allah Tabaraka hat es verflucht. Jeden, der es produziert, jeden, der es bringt, jeden, dem es produziert wird, jeder, der es verkauft, jeder von diesem Kesb, also von dem bitte? Von dem Gewinn lebt. Verflucht. Halas. Bei den Kuffar ist das nicht so. Wenn die Demokratie sagt, Alkohol ist erlaubt, halas. Du darfst damit machen, was du willst. Allah sagt, es ist haram. Du darfst in Österreich das nicht machen. Obwohl Österreich nicht ein islamischer Staat ist. Du darfst es nicht machen. Wenn du es machst, dann bist du mel'un. Verflucht. Subhanallah. Und auch andere Sachen. Prostitution. Die Demokratie sagt, erlaubt. Du brauchst nur einen Schein. Ausweis. Die Hure muss Steuern zahlen. Damit sie legal ist. Ja, Gewerbeschein. Gewerbeschein. Firma. In Holland kann man beim AMS, dort kann man sich als Hure nicht mal vermieten. Dann brauchen die eine Lehre. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Sie kriegen Pensiongeld auch, ja? Ja, alles. In Holland ja, ist Lohngeld auch. Ja. Und dann kommt jemand und fragt dich, also tust du dich zu der Demokratie, wie sagt man das, bekennen? Und wenn du sagst, nein, ich glaube nicht an die Demokratie, Dann fliegst du von der Arbeit. Interessant, ne? Aber ist es nicht die Freiheit, die man sich erlauben darf, auch in der Demokratie? Das ja, deswegen sagen die jetzt von der Arbeiterkammer, wenn ihr sich, also wenn die gekündigt, die Lehrer, gekündigt werden sollen, ja, dann brauchen wir einen Kündigungsgrund. Es gibt Lehrer, Religionslehrer, die arbeiten schon seit 15 Jahren. Türkische Lehrer, die können nicht besonders gut Deutsch. Ja? Ihr Problem ist aber die deutsche Sprache, nicht die Demokratie. Versteht ihr das? 15 Jahre hat er gearbeitet als Lehrer. Wir brauchen einen Kündigungsgrund. Und dass er sagt, ich glaube nicht an die Demokratie, ist das ein Kündigungsgrund? Nein. Die in der islamischen Gemeinschaft sagen, wir werden ihm die Erlaubnis, dass er als Islamlehrer arbeitet, entziehen. Spannend. Ja, Melonin. Aber ist nicht die Demokratie die Freiheit, dass man sich selbst denkt, was man will? Natürlich, natürlich. Deswegen sage ich ja, diese Demokratie, manchmal glauben sie an sie und manchmal machen sie Kufr an sie. Ja. Jedes Mal, wenn es ihnen passt. Aber wir machen das nicht. Wir glauben immer an Islam und wir machen niemals Kufr in den Islam. Falls sowas passiert, unabsichtlich oder aus was? Nein, unabsichtlich und versehen ist dasselbe. Zwang, aus Zwang. Illa man ukriha wa kalbuhu mutmainun bil iman. Außer der gezwungen wird und sein Herz bleibt fest im Iman, im Glauben. Kann man so eine Situation besonders beantwortet, wie Jesus, wie Isa a.s. beantwortet hat? Sie haben kam zu ihm und sagen, fragen, ob sie Steuer zahlen müssen, ja, an den Römern. Er hat gesagt, gib mir ihr Geld und hat geschaut, einer Seite ist ihre König war, wie heißt er, Kessel oder Caesar. Hat so ein bisschen schlau beantwortet. Kann man so in solche Situation, wie bei dir zum Beispiel? Wallahi Habibi, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, El Halef Alaniyat il Mustahlif, der Schwur ist aufgebaut, Kefjukal Niyya? Auf der Absicht von dem, der von dir verlangt, dass du schwörst. Ich sage zu dir, ja Mohammed, wir haben jetzt hier einen Vertrag. Schwör, dass du dich an alle Voraussetzungen von diesem Vertrag, dass du dich an alle hältst. Und du sagst, ich schwöre, dein Schwur, ja, ist aufgebaut auf meiner Absicht, von dem, was ich beabsichte mit diesen. Du kannst mich nicht also betrügen, dass du sagst, ich schwöre, und du sagst, ja, ich habe gar nicht, ich habe was anderes gedacht. Nein, Rasul Sallam sagte, Al-Halef Alaniyat al-Mustahlif, der Schwur ist aufgebaut auf Absicht von dem, der vor dir verlangt, dass du schwörst. Genau das. Er sagt dir, glaubst du an die Demokratie? Ich sage, nein, ich glaube nicht an die Demokratie. Und warum nicht? Weil die Demokratie das Gegensatz vom Islam ist. Fertig ist die Geschichte, subhanallah. Und nicht nur das. Auch wenn ich sagen würde, jemanden, dass du nicht unterschreibst, dass du dich der Unterschrift irgendwie entziehst, damit du weiterarbeitest und so weiter und so weiter. Aber er darf auf keinen Fall unterschreiben. Dass er sich der Unterschrift entzieht, irgendwie, ja, geht schon. Du hast nichts unterschrieben, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Fertig, du arbeitest weiter als der Religionslehrer. Vielleicht irgendeinem, aber mir würde ich das niemals erlauben. Mir würde ich das niemals erlauben. Und ich zweifle nicht daran, wenn ich da unterschreiben würde, dass ich mich zur Demokratie bekenne, dann werde ich ein Kafir. Und nicht nur das, ich denke, dass jeder, der das macht, wird ein Kafir. Wallahi, er wird ein Ungläubiger. Was bei Allah tabaraka wa ta'ala passiert, weiß ich nicht. Aber, und wenn jemand kommt und sagt, die Maslaha, wie sagt man Maslaha? Nutzen. Der Nutzen, dass du die Kinder den Islam beibringst, ist größer als das, was du da als das du unterschreibst also und dich von dem lossagst, ist größer. Also der Nutzen, dass du die Kinder unterrichtest, ist größer, als dass du dich selber von dem lossagst. Subhanallah. Gibt es einen größeren Nutzen, als dass man in Allahs tabaraka wa ta'ala Religion fest bleibt und man nichts Vorsprung gibt an dieser Religion. Und nicht nur das. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, darüber brauche ich nicht nachdenken. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Der nächste Punkt. Also, oder Eigenschaft ist Ta'zimu Salaf al-Salih. Ta'zimu Salaf al-Salih. Die Ahli Sunnah wal Jama'a, die haben die Eigenschaft, dass sie sehr, also respektieren die früheren Generationen. Wir respektieren sie sehr. Und wir schauen, wie die gelebt haben. Und nicht nur das. Nicht, dass wir sie respektieren, sondern wir, subhanallah, yani kef yuqal al-muqarana, Vergleich. Wir vergleichen ihre Situation und ihre Probleme, die sie gehabt haben, mit unseren, die wir heute haben. Wir vergleichen ihre Probleme. Wir vergleichen Sheikh al-Islam mit Taymiyyah. Er ist im Knast geblieben. Aber die konnten ihn trotzdem nichts machen. Er hat seinen Stift gehabt und Papier und hat geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und dann haben sie ihn das auch weggenommen. Was sagt er? Wallahi, die größte Strafe für mich war, die haben mir nicht mehr erlaubt, dass ich schreibe. Da musste er auf die Wand schreiben. Subhanallah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Rahimahullah ta'ala. Schwert, wallahi, von Ahli Sunnah wal Jama'ah. Ist Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Er hat mit seinem Schwert von Sunnah, hat alle Sekten geschlachtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Wisst ihr, dass Jahmiyyah und Mu'tazila, die sind zu Durus von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gekommen und haben ihre eigene Religion, ihre eigene Akida gelernt. Sheikh al-Islam zum Beispiel sagt, die Jahmiyyah glauben an das und sagen das und sagen das und sagen das und die Mu'tazila sagen so und sie hören von ihm und lernen das. Und dann, wenn er beginnt, ihnen zu antworten, aber die Wahrheit ist, dass das kompletter Blödsinn ist. Warum? Weil die Beweise dafür und so, wenn die Beweise kommen also, dass er ihnen die Stirn auf und geht, wollen nicht hören. Richtige Shayatin. Genau wie heute. Wenn du das sagst, was sein Ohr hören möchte, dann sitzt er da und hört zu. Aber sobald du sagst das, was sein Herz nicht will, du sagst die Wahrheit. Koran und Sunna ist die Wahrheit. Und Ijma' al-Muslimin, Ijma' al-Ulema, das ist was? Was ist Ijma' al-Ulema? Konsens der Gelehrten. Das ist die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit, außer diese drei Sachen. Wenn du ihm das sagst, sein Herz nimmt das nicht an. Der steht auf. Und dann bist du schuld. Dann sagen die, du bist Extremist. Du bist so, du bist so. Wallahi, manche dieser Schüler, wenn ich in die Klasse reinkomme, ich sehe, wer mich liebt und wer mich hasst. Diese Ägypter und diese Bosnier und diese Türken, die auf ihre Religion aufpassen, egal wo sie sind, in Wien oder in Kahire oder in Alexandria oder was weiß ich wo, ihre Kinder mögen mich, wallahi. Aber die, die unbedingt Europäer sein wollen, hassen mich über alles, wallahi. Wahhabi aus Medina. Und die beschweren sich sogar, dass meine Haare sind nicht lang, aber die sind schon nicht so richtig so irgendwie so wie ein Offizier, weißt du, dass du alles picobello ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Einer kommt zu mir und sagt, wallahi, ich will, dass mein Sohn Mujahid wird. Und die Religion ist an erster Stelle. Sag zu mir, sage, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wallahi, Alhamdulillah. Aber die anderen Eltern, die wollen nicht einmal kommen, dass sie sich mit mir unterhalten wegen ihren Kindern. Ihre Kinder sind richtige Shayatin. Manche von den Kindern sind richtige Shayatin. Shaitan, Allah. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Aber wie ihr wisst, Jibril alayhi salam hat jeden Menschen, als er noch im Bauch seiner Mutter war, geschrieben, Fashaqiyun am Sa'id, dass er in der Zukunft traurig wird, also traurig im wahrsten Sinne des Wortes. Oder dass er, inshallah ta'ala, Sa'id, kef, glücklich wird. Das hat Allah, tabaraka wa ta'ala, Jibril befohlen, dass er diesen Ruh in ihn einatmet, in dem Janin, also der im Bauch ist, und dass Allah, tabaraka wa ta'ala, jeden fest, also, wie sagt man das? Qaddara lahu, yani vorbestimmt hat, tabaraka wa ta'ala, dass er entweder traurig ist oder taib. Ta'zimu salaf salih, haben wir gesagt. Also wir respektieren die früheren Generationen und wir folgen ihnen in jeder Sache. Aber dass wir wieder auf den ersten Punkt zurückkommen, wenn irgendwer von unseren Gelehrten, sage ich, etwas sagen, was nicht übereinstimmt mit dem, was Rasul gesagt hat, dann nehmen wir es nicht an. Wir nehmen es nicht an. Aber das natürlich auf eine bestimmte Art und Weise. Auch der, unsere Beziehung zu unseren Gelehrten hat ihre Regeln. Es ist nicht wie bei den Sufis. Der Gelehrte ist heilig. Alles, was er sagt, fertig. Oder bei den Rafida, oder bei den Schiiten, oder bei anderen Kuffar, oder bei den Christen, oder bei den Juden. Das, was der Rasul sagt, das ist das, was bei uns zählt. Wenn einer von unseren Gelehrten etwas sagt, was falsch ist, dann nehmen wir das nicht an auf eine beste Art und Weise. Was bedeutet das? Wir nehmen es einfach nicht an auf eine schöne Barakallahu fik, ahlan wa sahlan, ma'alesh, la hawla lana wa la quwwata illa billah. Taib, wollen wir aufhören? Bismillah ta'ala. Also, wir haben letztens, wir erwähnen noch diesen Punkt und dann lassen wir es sein. Oder? Also wir haben letztens nur diese Überschrift erwähnt, aber darüber haben wir überhaupt nicht geredet. Also, von den Eigenschaften von Ahli Sunnah wal Jama'ah ist, dass sie alle Texte sammeln, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Zum Beispiel das Gebet. Sie sammeln alle Ayat aus dem Koran und sie sammeln alle Hadithe, die um das Gebet sprechen. Dann nehmen sie die Aqwal von den Ulema und dann schauen Sie auf die Mes'ala. Sie gucken nicht auf die Mes'ala, wie wir sagen, bi einil awra. Also nur mit einem Auge. Ja? Einer kommt und sagt, Wallah, ich bin Mes'hab Fulani, ich bin dieser und dieser Mes'hab, ich will nicht so beten. Subhanallah. Er hat dich gefragt, ob du willst oder willst du nicht. Rasul Sallam hat so gebetet. Rasul Sallam hat dies gemacht in seinem Gebet. Das hat er im Gebet gesagt. Und dann hat er noch sallallahu alaihi wa sallam befohlen, sallu kema raitumuni usalli. Betet so, wie ihr mich gesehen habt, dass ich gebetet habe. Wenn du sagst, ich habe so gelernt, ich kann nicht so, mein Vater, mein Opa. Keiner hat dich das gefragt. Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat dir gesagt, bete so und fertig. Alhamdulillah. Alas? Ein anderes Thema. Gairu salah. Irgendein anderes. Bekleidung. Rasul Sallam hat das befohlen, hat das erlaubt, hat Frauen dies erlaubt, hat den Männern das zum Beispiel verboten, bestimmte Kleidung oder bestimmte Art, wie sie sich anziehen sollen. Halas, wir sammeln alle Texte und dann kommen wir. Jeden Tag fragen mich, und immer dieselben Shayatin in der Klasse. Herr Lehrer, Ustaz, ist Musik haram? Ja, es ist haram. Nein, es ist nicht. Das haben sie am Anfang gesagt. Aber wo ich später ihnen beigebracht habe, dass es im Islam etwas gibt, Beweise. Im Islam gibt es Beweise. Wenn die etwas sagen, dann sage ich, was ist dein Beweis? Und wenn sie mich fragen, ich sage, das ist so. Dann sagt er, nein, das stimmt nicht. Ich sage, okay, mein Beweis ist das. Und ich schreibe ihm die Aya auf die Tafel. Ich sage, Allah sagt so, was willst du jetzt machen? Ha? Rasul sagt so, was willst du jetzt machen? Der ist ruhig. Sag, Musik ist haram. Okay, was ist dein Beweis? Und ich erkläre ihnen langsam. So und so und so. Aber wer es annimmt, Alhamdulillah, wer es nicht annehmen will. Wie gesagt, Österreich ist ein freier Staat. No. Ihr Recht geht vom Volk aus. Ich kann da nichts machen. Ha? Selbstjustiz ist eigentlich nicht erlaubt in Staaten, die nicht nach Scharia richten. Außer in Staaten, wo Krieg herrscht. Es ist kein islamischer Staat, noch nicht. Aber die Muslime und Kuffar kämpfen, es ist Krieg. Da kann man Selbstjustiz machen. Macht die Anzeige. Wer ist das? La hawla wa la quwwata illa billah. Noch eine andere Art ist Ahli Sunnah wal Jama'ah. Wenn es um Mutashabih Ayat geht, sie kehren immer auf die Muhkem Ayat. Muhkem und Mutashabih. Mutashabih, ihr werdet es wahrscheinlich sagen, das sind die weniger Clan eiert. Die Bedeutung wissen wir nicht. Und Muhkem, das ist das Gegensatz, in Usul, also von Mutashabih ist Muhkem, sind Ayat, die ganz klar sind und die gelten bis zu Yomul Qiyamah. Also die sind nicht mensuch, die sind nicht derogiert, also außer Kraft gesetzt. Wenn zum Beispiel wir sagen, Allah Tabaraka wa Ta'ala sagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Die nicht richten nach dem, was Allah offenbart hat, das sind richtige Ungläubigen. Dann wird er mit einer Aya, Mutashabih Aya, kommen und sagen, ja, Yusuf a.s. hat bei Tagut gearbeitet, als Minister, Wazir Ma'aliyya, yani Finanzminister. Er hat also bei dem Tagut gearbeitet. Er hat nicht nach Allahs Gesetz gerichtet, sondern was es also diese Finanzen angeht, hat er nach dem Gesetz von diesem Tagut, von diesem König gerichtet. Wir sagen ihn, Ibn Hazm sagt, wer das sagt, ist ein richtiger Kafir. Dass Yusuf a.s. nach Tagut gerichtet hat, nach Taguts Gesetz gerichtet hat, nicht nur das, dein Dalil, ob er das gemacht hat oder nicht, ist mutashabih. Ist nicht deutlich, ist nicht klar. Aber unsere Aya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, ist deutlich. Jeder versteht sie. Und die deutliche ist stärker als die weniger deutliche. Und nicht nur das, sogar das, wir sagen, es ist weniger deutlich, aber es ist hundertprozentig deutlich und klar, wenn Allah tabaraka wa ta'ala Yusuf sagt, إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِّينٌ أَمِينٌ مَكِّينٌ تَمَكَّنَ مِنْ شَيْءٍ. Also du bist heute bei uns, der, der die Macht hat. Der. Und nicht nur das. Er selber wurde König. Warum? Weil wie kann er seine Eltern auf seinen Thron raufbringen, wenn er ein Minister ist? Das kann nur der Herrscher sein. Und nicht nur das. Bevor er Herrscher geworden ist, war er was? Er war ein Sklave. Und ein Sklave hat eigene, also, wie sagt man das? Eigene Regeln. Eigene Ahkam. Wie sagt man Ahkam? Rechtsregeln oder Rechtssprüche und so weiter und so weiter. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Was gibt's noch? Also Muhkim und Mutashabih. Er kommt hier mit der Aya und sagt, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Und kämpft gegen die euch bekämpfen, aber fangt ja nicht als Erste an, weil Allah tabaraka wa ta'ala liebt nicht die als Erste anfangen. Fertig ist die Geschichte. Wir sagen, warte. Was ist unsere Menhaj? Und wie richten wir in einer Sache? Dass wir nur eine Aya nehmen und fertig ist die Geschichte? Nein, wir haben eine Aya, die nach dieser Aya abgesandt wurde. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kämpft gegen alle die nicht an Allah glauben und an das jüngste Gericht. Alles. Wo wird hier erwähnt, angreifen oder nicht angreifen? Nirgends. Alles, der Kampf also allgemein. قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ. Bekämpft die Kuffar, die euch am nächsten sind. Was bedeutet das? Die nächsten, die arabischen Herrscher. Die sind am ersten. Zuerst die. Und dann, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala will. Und noch viele andere Sachen. Kann mir jemand eine Aya Mutashabih sagen? Also aus der manche versuchen, Ahkam rauszuziehen. Kann man nicht. Al-Muhim, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wallah. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Aber wir sagen, unsere Manhaj ist, dass wir was? Unsere Eigenschaften sind, dass wir immer die... Zum Beispiel. Bitte? Ich weiß, was du meinst. Diese beiden Ayat. Bei der Hijab ist es was anderes. Bei der Hijab befolgt keiner hier also undeutliche Ayat oder undeutliche Ahadith. Alle befolgen klare Ahadith. Und wir sagen, bei Hijab, das ist Wajib. Es gibt keine Zweifel daran. Keiner hat gesagt, Hijab ist nicht Wajib für die Frau. Keiner hat das gesagt. Niemand hat das gesagt. Wer hat das gesagt? Außer diese abtrünnigen Käferer in Europa. Keiner hat das gesagt, wallah. Niemand. Es gibt kein Khilaf zwischen den Gelehrten, dass Hijab wajib ist für die Frau. Der Khilaf ist bei Wajh, ist das Gesicht Pflicht zu bedecken oder nicht? Und wir geben zu, dass es Khilaf gibt bei den Ulema. Manche sagen, es ist Sunnah, manche sagen, es ist Wajib. Die Frauen, die denken, dass es Wajib ist, aber es nicht tragen, machen Haram. Aber die Frauen, die meinen, es ist Sunnah und deswegen es nicht tragen, machen inshallah kein Haram. Warum? Weil wenn du sagst, eine Sache ist Sunnah und machst sie nicht, es ist inshallah nicht. Wenn du sagst, zum Beispiel, wenn du sagst, Salatul Witr ist Wajib und es trotzdem nicht betest, das ist Sünde, Habibi. Aber wenn du sagst, das, was die Hanabile sagen oder Schafi'i, es ist Sunnah, Wajib ist Sunnah und es nicht betest, hast du inshallah keine Sünde. Obwohl Imam Ahmed sagt, wer die Salatul Witr niemals betet, den nehmen wir nicht als Zeugen. Und Imam Abu Hanifa sagt, wer sein Bart schneidet, er kann kein Zeuge sein. Subhanallah. Mein Opa ist Hanefi, richtiger Hanefi, ganz strenger Hanefi. Hat Bart und wenn er diese Schnurrbart und wenn er Bart sieht, ihm wird schlecht. War zweimal Hajj. Muss ihm sehr schlecht gewesen sein. Auf Hajj. Allah Yaman, habe ich sowas Lächerliches gehört von ihm. Er sagt, richtiger Islam ist hier bei uns in Sanjak. Das ist richtiger Islam. Sage la haula wa la quwwata illa billah. Dein Imam betet nicht einmal. Dein Hoja betet nicht. Er betet nicht alle Gebete. Richtiger Islam. Sein anderer Hoja ist Sahir, Zauberer. Arbeitet mit Shayatin zusammen. La haula lana wa la quwwata illa billah. Es gibt bei uns einen Hoja. Und er hat meinem Schwager gesagt, er war früher als Kommunist, als Parteichef in einem Dorf. Jetzt ist Hoja. Er sagte meinem Schwager, nimmst du dein Bart weg und die Religion haben die Leute geschaffen, damit regieren. Es gibt keinen Allah. Ja, der richtige Munafik. اللهم استعان اللهم استعان لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص wir sind bei Punkt 12 geblieben. خلاص nächstes Mal inshallah nehmen wir den Punkt 13 جمع بين العلم والعبادة. Also sie الجمع sie vereinen die also علم das Wissen und die عبادة. Wissen und Ibadah. Wir haben erwähnt Kaulo Imam Bukhari, wo er sagt, al-ilmu qabl al-qawli wal-amala. Stimmt's? Imam Bukhari hat ein Bab, ein Kapitel bei Sahih al-Bukhari, das heißt, das Wissen ist vor dem Sagen und vor dem also Handeln. Zuerst lernen und dann gehen wir weiter. Weil alles, was du weißt, alles, was du machst ohne Wissen, irgendwie, wird nicht angenommen. Weil du brauchst Yakin. Und Yakin wird aufgebaut auf Ilm. Und Ilm nimmst du von wo? Von Koran und Sunna. Barakallahu fik. Esallahu subhanahu wa ta'ala an yagfira li wa lakum wa lisa'ir al-mu'minina min kulli dhanbin. Fastagfiruhu innahu huwa al-ghafur al-rahim. Barakallahu fik. تحرق ظلالا تعبد الصلبانا يا جموع الحق ثوري.